diese Scheißkille. Ich glaube, ich muss mal meine Dusche anstellen. Oh ja. Oh. Jetzt wird schön warm. Oh, ist das schön. Oh, la la. La la, la la. Kannst du uns erkennen? Karlsruhe-Szene, als neuer Korpsburg im ganzen Land bekannt. Angeblich sind hier alle Leute united und morgen ruft sich ein Rechtsanwalt an. Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen! Die Strähne steht waren auf der Zeit am Ruder. Die Mode hat kurz in der letzte Witz. Vielleicht begehrt mich bald ein Christner Bruder. Was hat die Panzerung hat, frag nicht nur ich. Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen. Natürlich gibt's hier auch coole Leute. Vom LSC bis hin zum Klausenfrick. Und sie halten die Flammen an am Lodern. Und wir zünden fleißig mit. Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen. Karlsruhe ist aus in die Stadt erwacht. Wir wollen jetzt richtig warm. Und Karlsruhe, ja Karlsruhe wird brennen. Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen, Karlsruhe soll brennen.